Zum 70. Jahrestag der Gründung der koreanischen Kinderorganisation schuf das staatliche Amt für Briefmarkenemission eine Art einzelne Briefmarke. Im oberen Teil der Briefmarke sind die Aufschriften 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation, zu C35/1946 und zu C105/2016 zu sehen und in deren Mitte die Mitglieder der Kinderorganisation in heiteren Gesichtern dargestellt mit der Aufschrift »Werdet zukünftigen Pfeilern des mächtigen Korea«.